Warum ist der oberste Hirte in Rom der Statthalter Jesu Christi? Was man dazu sagen muss, er zum Bischof von Rom gewählt wird, ist zugleich Erbe seiner ganzen Autorität. Normalerweise, ja, wenn kein Hindernis da ist von Seiten des Gewählten. Ja, das ist nicht klatsch, zack, bumm, automatisch, sobald er eine Mehrheit von Stimmen hat, jetzt von den Kardinälen, seit vielen Jahrhunderten, das sind die, die den Papst bestimmen, den Nachfolger des verstorbenen Papstes, den Nachfolger Petri, sondern normalerweise, wenn er gewählt wird und die Wahl annimmt, erhält er die Autorität Christi, nicht durch eine Weihe und auch nicht durch die Papstkrönung, also die auch Vollmacht Christi erhält, sondern durch die deklarierte Wahl und seine Annahme der Wahl. Bis zur 12. Erde ausdrücklich dann noch, für den Fall, dass ein Laie oder Nichtbischof gewählt wird zum Papst, so früher wohl öfter der Fall war, Kardinäle gegeben, die Bischöfe waren, aber bei weitem nicht alle, das ist eine konziliare Sache, das hängt zusammen mit der Irrlehre der Häresie, über die bischöfliche Kollegialität im Vatikanum II, dass jetzt alle Kardinäle auch Bischöfe sein mussten, das war bei weitem nicht so. Die meisten Kardinäle waren Priester oder auch nicht einmal Priester, Diakone. Also wenn einer von denen gewählt wird oder ein Laie, jeder Laie sein, jeder katholische Mann, ist er auch nicht direkt automatisch durch die Wahl und durch die Annahme der Wahl Papst, sondern nur, wenn er auch zu verstehen gibt, dass er sich zum Bischof weihen lässt. Das kann nicht jeder sagen, so jetzt bin ich Papst, aber abgesehen davon bin oder bleibe ich verheiratet oder heirate irgendwann einmal. Ich bin kein Priester, Kleriker, aber ich bin Papst. Geht so nicht, weil er muss zu verstehen geben, dass er sich zum Bischof weihen lässt, weil er als Bischof Nachfolger Petri ist in Rom. Ja. Wenn es da fehlt zum Beispiel, dann kann er auch mit 100% der Stimmen gewählt werden, aber er ist und wird nicht Papst. Ja. Oder, wie es bei den Konzilspäpsten ist, wenn eben dieses Hindernis da ist, dieser Obex, wie man es in der Theologie nennt, im lateinischen Hindernis, der Widerstand, dass er, der Gewählte, ja nicht das Gemeinwohl der Kirche, wie gesagt, die Ehre Gottes und das Heil der Seelen, verfolgen will, was sich dann erst im Nachhinein jeweils zeigt. Das kann man sagen, außer er sagt zugleich, ich meine, wird immer klarer, bei Golio, der rauskommt und sagt, hallo, guten Abend zu den Leuten, ich bin der Neue. Weißt du, ob er dann einen Stuhl angezogen hat, jedenfalls wollte er keine anziehen, oder haben sie ihm es dann aufgedrängt? Oder? Ich glaube, er hat gesagt, den Karneval, den macht man immer. Mhm. Okay. Jedenfalls kommt er dann raus, anstatt dass er irgendwie Segensgruß spricht oder sonst, hat er Buona sera gesagt, kann er Italienisch, das ist auf Italienisch gesagt. Guten Abend. Allerseits, bitte der neue Chef hier. Und so weiter und so fort. Ich meine, das ist noch kein Grund, ihn nicht als Papst anzukennen, aber alles andere, was er seither getan und gesagt hat, ist genau dasselbe wie alle anderen, seit Montini, seit dem Konzil. Er kümmert sich einen Dreck, auf gut Deutsch, um die Ehre Gottes. Gegenteil, die Heresien, die er verkündet, die er lehrt, die er predigt. Und die neue Liturgie und die anderen Lehren des Zweiten Vatikanums, die er, an denen er anhängt, zeigt dann ganz klar, dass er mit der Ehre Gottes nichts auf dem Hut hat und auch nicht mit dem Heil der Seelen. Gegenteil, führt die Seelen ja in die Irre. Insofern ist er, wie auch viele richtig erkennen, Antichrist, ein Vorläufer des Antichristen, wie der heilige Johannes schon zu seiner Zeit sagt und beschreibt. Sind schon viele Antichristen am Werk. Aber das muss man auch genau dann theologisch fassen, wie gesagt, auch wenn er die Wahl hat, wenn er richtig gewählt worden ist, von denen, die den Papst zu bestimmen haben, den Nachfolger Petri, aber ganz offensichtlich hat er nicht den Beistand Jesu Christi, die Statthalterschaft Jesu Christi empfangen. Sonst müsst ihr anders handeln und reden. Warum ist der oberste Hirte in Rom der Statthalter Jesu Christi? Der oberste Hirte in Rom ist Statthalter Jesu Christi, weil er ihn auf Erden repräsentiert und ihn in der Regierung der Kirche vertritt. Ja. Wo Petrus ist, da ist die Kirche, das stimmt schon, aber muss man noch genauer sagen und weiter sagen, ist alles, was der Papst tut in der Regierung der Kirche, auf Jesus Christus zurückfällt. Ja, ist es ein Statthalter. Von dem Statthalter wird es verlangt, dass er für treu befunden werde, schreibt der heilige Paulus in einem seiner Briefe. Also, wenn er was anderes tut, dann gibt es ein Problem, beziehungsweise muss halt sagen, er ist nicht der Statthalter, er macht seine eigene Sache, nicht der Statthalter Jesu Christi. Dass der Papst für die ganze Kirche verfügt, das verfügt Jesus Christus. Was immer du auf Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein. Was immer du auf Erden lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst sein. Wenn wir jetzt sagen, ja, da ist bei Goliath schlecht geschlafen oder Modernist, jetzt brauchen wir uns an das und jenes nicht halten, was er jetzt wieder gesagt hat, oder brauchen wir keinen Papst, hätte man nie einen gebraucht. Ja. War Jesus Christus ein Clown? Oder ein sozial, gescheiterter Sozialreformer, wie die Modernisten sagen, oder irgendwas, aber nicht der fleischgewordene Sohn Gottes. Jetzt so mit ihm verfahren können, in der Person seines Statthalters. Eine einzige katholische Lösung ist, man sagt, das ist nicht der Statthalter Christi. Aus den erwähnten Gründen. Nicht nur, weil er Heretiker ist, Heresie ihm glaubt und auch predigt noch dazu, sondern weil überhaupt das Gemeinwohl der Kirche nicht sicherstellt.